Mit besonderer Sorgfalt wird an die wirkungsvolle Ausgestaltung der Feststraßen herangegangen werden, die vom Lustgarten über die Linden, Charlottenburger Chaussee und die Bismarckstraße bis zum Reichssportfelde führen. Ihren Weg werden hohe Fahnenmasten säumen, die mit Girlanden geschmückt sind. An diesen Masten werden die Embleme des Dritten Reiches um die Fahnen der deutschen Städte wehen. So wird diese Feststraße, die Via Triumphalis, ganz auf der ganz zwangsläufig der Hauptverkehr in den Augusttagen sich abspielt, ein Sinnbild unserer Lebensauffassung sein. Es besteht ferner die Absicht, durch Lautsprecher, die über ganz Berlin verteilt sind, auch allen denen ein Miterleben der Spiele zu ermöglichen, die daran auf dem Reichssportfeld nicht teilnehmen können.